Zwei Stunden mit Wanda auf Radio Marabu, Kurzwelle 6150, Marcel Fischer am Mikrofon. Das dritte Album von Wanda ist auf dem Markt. Im Interview wird es in der nächsten Stunde vorgestellt. In dieser Stunde viel Musik aus Österreich, aber auch ein 30 Minuten Nonstop-Music-Blog. Jetzt gibt's Falco, Too Free, war 1, 2, 3, es ist nichts dabei, wenn ich euch erzähle die Geschichte. Der berühmteste Österreicher weltweit, in Amerika Nummer 1 mit Rock Me Amadeus, das war der Nachfolger Vienna Calling. Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Chris, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, ne Wien, du kennst mich ab, kennst mich down. Du kennst mich, ne Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Call. Lippen, keine sind satt, komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, die Tänzer sind gestoppt. Es ist 4:45 nun wird Position gebrochen. Ein Moment, spielen keine Mädchen heute hier und dort und da. Ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich, denn du kennst mich. Na Wien, Wien, du nur Rollein, wohin sind die? We'll be right back. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. In a sedated state, wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. And find me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. Power's down and the town goes dark, when words fail we scatter under the wind. Shaping your overgrow, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid in the eyes that stay well hid. Surrender the words while the lovers leap out of the fray to the infinite deep in the war regime. Always someone else's scheme. Show me a sign when the world falls apart. Touched your lips, would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? You run and hide. Am I too deep Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. Take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. Marabu Retro. Marabu Retro. Marabu 80s. Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Mann geeint. Radio Marabu. Frauen gehen Arm in Arm, mögen Geborgenheit, haben helfende Hände, geben viel Zärtlichkeit. Frauen sind so, so verlässlich. Frauen sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Gefährtin, Geliebte, Freundin und Frau. Wann ist eine Frau eine Frau? Frauen sind schön, schön und charmant, schwer zu durchschauen, jedoch hochinteressant. Frauen sind schön, schön und elegant, schwer zu durchschauen, auch öfter brillant. Frauen schenken Leben, sind die Mütter dieser Welt. Gute Frauen machen gute Männer, die bleiben, weil es gefällt. Frauen lieben mit dem Herzen, haben keinen Bart, sprechen mit hoher Stimme, sind von einer besonderen Art. Frauen kriegen Kinder, klammern sich so an, keines, das alleine, alleine auskommen kann. Frauen verstehen die Kunst, Leiden zu mindern, Trost zu geben und Schmerzen zu lindern. Als Mädchen, als Fräulein, als Mutter, als Frau. Wann ist eine Frau eine Frau? Frauen sind schön, schön und charmant, schwer zu durchschauen, jedoch hochinteressant. Frauen sind schön, schön und elegant, schwer zu durchschauen, auch öfter brillant. Frauen gehen Arm in Arm, mögen Geborgenheit, haben helfende Hände, geben viel Zärtlichkeit. Frauen sind so, so verlässlich. Frauen sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Gefährtin, Geliebte, Freundin und Frau. Wann ist eine Frau eine Frau? Frauen sind schön, schön und charmant, schwer zu durchschauen, jedoch hochinteressant. Frauen sind schön, schön und elegant, schwer zu durchschauen, auch öfter brillant. Wann ist mein Mann? Fragte Herbert Grönemeyer. Wann ist eine Frau? Eine Frau? Fragte Anton van Doornmalen aus Holland. Und Tino Eisbrenner befasst sich mit dem Freund, mit dem Lied vom Freund auf Radio Marabu. Wenn ein Freund nicht als Freund sich erweist, du nicht fühlst, ob gar ein Feind mit dir reist, wenn er nicht einmal das dir beweist, du nicht weißt, was das heißt, bring den Mann in die Berge rauf, lade dir und ihm gleich viel auf und das Seil zwischen euch zieh fest. Riskier den Test. La da da da da da da da. La da da da da da da da. La da da da da da da. La da da da. Wenn er mault, dass der Aufstieg nicht lohnt. Wenn er jault, er sei's schlicht nicht gewohnt. Wenn er faul seine Knochen nur schont. Schick ihn einfach zum Mond. Denn das heißt, ihr habt nichts gemein. Jag ihn fort, ohne zornig zu sein. Weil man solche nicht aufwärts zieht, solchen singt man kein Lied. La da da da da da da da. La da da da da da da da. Doch wenn er kaum eine Miene verzieht, mürrisch brummt, doch nach vorn mit dir sieht und vor dir die Gefahr schon erriet und dich hält, als du fällst, bis ihr beide mit aller Kraft es gemeinsam zum Gipfel schafft und du weißt, er daneben dir lacht. Bis zum Freund dir gedacht, bis ihr beide mit aller Kraft es gemeinsam zum Gipfel schafft und du weißt, er daneben dir lacht, ist zum Freund dir gedacht. La da da da da da da da. La da da da da da da da. La da da do da do da. La da do da. La da da da do da do da. La da da da do da do da. La da da do da do da. La da do do. Zu den Frauen hätte ich ja auch noch einen. Sie vereinfachen das Leben, verdoppeln die Freude und verdreifachen die Ausgaben. Das war ein 30 Minuten Nonstop Music Blog. Tino Eisbrenner, Anton van Doornmalen, Herbert Grönemeyer, Enrique Iglesias, Calexico, die Editors, Falco und Wanda. Die Band stellt in der nächsten Stunde ihr drittes Album vor. 2018 mit Radio Marabu. Nordlitter für Radio Marabu. Logik. Mit Logik oder auch Folgerichtigkeit wird im Allgemeinen das vernünftige Schlussfolgern und im Besonderen dessen Lehre, die Schlussfolgerungslehre oder auch Denklehre bezeichnet. In der Logik wird die Struktur von Argumenten im Hinblick auf ihre Gültigkeit untersucht, unabhängig vom Inhalt der Aussagen. Bereits in diesem Sinne spricht man auch von formaler Logik. Traditionell ist die Logik ein Teil der Philosophie. Ursprünglich hat sich die traditionelle Logik in Nachbarschaft zur Rhetorik entwickelt. Lord Little's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Radiomarabu.de. Hier ist Willi von den Polars. Wir sind unserer aktuellen Tour da. 3. Februar, Trusetal, Gasthaus Thüringer Wald. 1. April, M-Leben, Max Saloon. 14. April, Erfurt im Kaisersaal. Und am 21. April in Gotha in der Stadthalle zusammen mit den Trocks und Beat Club Leipzig. Männertagskonzert am 10. Mai in Friedrichroda im Heuberg. Und am 26. Mai geht es nach Rosenacker ins Kulturhaus. Ja, das waren unsere aktuellen Tourtermine. Kommt einfach mal zu einem Konzert von uns und hört euch auch mal unsere Musik an auf Radio Marabu. In der Presse gab es Gerüchte, wir würden unsere Programme für die ostelbischen Bevölkerungsanteile dunkeldeutsch untertiteln. Derartige Fake News weisen wir entschieden zurück. Marabu sendet für alle, die unser Deutsch verstehen. Und wenn sich doch mal ein Dunkeldeutsch einschleicht, dann Marabu. Europe's alternative music. Marabu. Im Winter 8 bis 18 Uhr. Radio Marabu auf Kurzwelle 6150. Radio Marabu. Wanda stehen im Mittelpunkt dieser 2 Stunden. In der nächsten Stunde stellen sie ihr neues Album vor. Radio Marabu auf Kurzwelle 6150, Empfangsberichte Radio Marabu, Postfach 1166, 49187, Belm, Deutschland. Wir hören uns dort täglich 8 bis 18 Uhr. Österreichische Musik gibt es gleich hier. Zuvor Neues von den Eels, der Deconstruction. Construction the Eels. Austropop war in den 70er und 80er Jahren durchaus populär. Mit Wanda sind neue Vertreter dazugekommen. Sie stellen in der nächsten Stunde ihr drittes Album vor. Wir gehen ein bisschen zurück in die Zeit des Austropop. Da gibt es jetzt Peter Cornelius, Reif für die Insel und danach Georg Danzer, Weiße Pferde. Finanzamt. Ich frag mich, ob das ewig so weitergeht. Ich bin reif, reif, reif, reif für die Insel. Ich bin reif, reif, reif, überreif. Und ich frag mich, was

sono. Ich träumte von weißen Pferden, wilden weißen Pferden an einem Strand. Mein Lehrer war ein Vogel. Brachte mir das Fliegen bei. Aber sag mir, woran? Woran, meine Liebe, glauben wir noch? Woran, meine Liebe, glauben wir noch? Ich träumte von weißen Pferden, wilden weißen Pferden an einem Strand. Ich lag mitten zwischen den Sternen. Ich sah das Gesicht einer Wahrsagerin. Radio Marabu on Demand präsentieren wir die jeweils aktuelle Show des englischen Super DJs. Samstag on Demand, Peter Anthony. Die Hits aus Deutschlands Osten. Berlin, Berlin. Radio Marabu spielte vor fast 20 Jahren die Werke des Naidu Xavier. Sind wir nun Reichsbürger Radio Marabu? Jetzt haben wir eine Band hier, die haben es mit einem wunderschönen Lied geschafft. Dieses Lied ist unter den Top 50, also den Hits des Jahres 86, auf dem zweiten Platz. Und für dieses Lied gibt es heute einen silbernen Ball. Ein Fernsehturm mit Überschall. Berlin, Berlin. Berlin. In den genauen Blicken beginnt also unsere internationale Unterhaltungsschau im Palast der Republik und wir sind wieder original dabei. Mit Gunthard Hellwig, Marcel Fischer. Auch aus Österreich, Reinhard Fendrich. Radio Marabu. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Hoffen Sie nicht auf den Walzerklang oder auf Herzen aus Gold. Man hat sich davon schon Gott sei Dank einigermaßen erholt. Untertags ist sie schön fotogen, wie man weiß. In der Nacht wird sie heiß und verschlingt jedes Eis. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie kennen Tel Aviv besonders intensiv. Sie träumen von Paris, von Moskau träumt man ohne dies. Doch haben sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Achten Sie nicht auf das Riesenrad, so etwas lenkt Sie nur ab. Wie es sich oft schon bewiesen hat, wird Ihre Zeit viel zu knapp. Diese Stadt ist ein Schrei, sie ist high und modern. Alle lieben den Duft, alle haben sie gern. In New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie lieben Mexiko wie Raum.

dann fliehen wir auf mitten in den Himmel rein. In eine neue Zeit, in eine neue Welt. Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht, schreien. Weil ich werde auf einmal kapieren, worum sich alles dreht. Welt. Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht, schreien. Ich werde auf einmal kapieren, worum sich alles dreht. Das gibt's nicht, schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein. Ich werde singen. Ich werde lachen. Ich werde, das gibt's nicht, schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein. Ja. Ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht, schreien. Ich werde endlich kapieren, ich werde glücklich sein. Ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht, schreien. Ich werde endlich kapieren. Eine gewaltige Nummer, der Unvergessene, Ludwig Hirsch und hier der Unvergessene Sigi Maron, der Mann im Rollstuhl aus dem Jahr 79, der Mitzitant. und mit sie dann. Ah, Bechrichs hätte gut. Der Papa hört die Stimme in das Klo und warnt. Die Mama sagt, ich leg doch gerade einen Hut. Der Mitzitant setzt sie zum Tisch. Ah, gibt schon wieder einen Fisch. Mit Reis und er hat Pisalot, greift mit Finger ein, wird der Beine droht. So geht's jeden Sonntag, wenn's zum Essen ist. Der Papa meint, wann ist einmal der Fisch? Versteck ich der Mitzitant ihr Gebiss, aber die frisst ohne Zent ihren Fisch. Mitzitant, Mitzitant, siehst nicht wie der Papa warnt. Mitzitant, Mitzitant, siehst nicht wie der Papa warnt. Was, der warnt schon wieder, na da setz ich mich noch einmal nieder. Und wart am Café, da hast du gar nichts AW, trat sie zu Mama, sag, hast nicht ein Händel und ein paar Eier. Du, die blaue Schürzen, da war die recht Eier. Sag, was ist denn da mit dem Kirschenkompott? Und woher aus das frische Bau am Brot? Sind die Kropfen eh noch nicht alt? Und ist der blöde Pudding schon bald kalt? Brauchst du das weiße Kleidl? Du, das passet mein Meidl. Zur Firma und kriegst von ihrer Uhr, schreit der Papa, jetzt ist aber genug. Reiß an und verschwind. Komm ja nimmer her. Nimm noch für dein Kind den neuen Teddybär. Mitzitant, Mitzitant, sieg's nicht wie der Papa warnt. Mitzitant, Mitzitant, sieg's nicht wie der Papa warnt. Tief gekränkt auf die Mitzitant. Na, Pech ist halt nicht gut. Nimm der Schachtel, wo es klumpert, einrahmt. Setz sie auf den schierchen alten Hut. Sagt, das hab ich mir wirklich nicht verdient. Der Papa greift und trocken und geschwind. Ist die Mütze dann draußen bei der Tier? Nächsten Sommer kehrt sie wieder von mir. Schreit sie zurück von der Gartentier. Mütze dann, sieg's nicht wie der Papa warnt. Mütze dann, sieg's nicht wie der Papa warnt. Mütze dann, sieg's nicht wie der Papa warnt.